Radio Linz bringt Elisabeth von England, ein Drama von Ferdinand Bruckner. Rundfunkbearbeitung von Peter A. Stiller und Arthur Kendall. Die Personen der Handlung und ihre Darsteller sind Elisabeth von England, Heidemarie Hatteier, Philipp von Spanien, Heinz Wöster, Essex, Otto David, Bacon, Sieghard Rupp, Montjoy, Oskar Kölblinger, Northumberland, Victor Martis, Cecil, Walter Hirt, Southampton, Gustav Schlegel-Schreivogel, Suffolk, Ottmar Jantscher, Mary, Eva Petrus, Anne, Maria Ott, der Richter, Kurt Fischer-Kolbri, ein Matrose, Gerhard Hofer, Espinosa, Rolf Schneider, Kardinal, Fritz-Peter Buch. Ferner wirken mit Lizile Winter, Marianne Mehring, Ludwig Drexler und Ralf Boddenhuser. Hilfsregie Helmut Reutner. Ton und Technik Ingenieur Hannes Strutzenberger und Ingenieur Kurt Waldenhofer. Spielleitung Hans Krendlesberger. Majestät? Wenn es dir Spaß macht. Jetzt sind es bald 3 volle Stunden. Wie viele willst du noch knien? Solange es euer Herz erträgt. Mein Herz. Bis in den Tod. Wenn es nur deine Knie ertragen. Ich spüre sie nicht mehr. Also steh auf, Essex. Wenn wer Kronanwalt wird, Madame? Francis Bacon? Warum liebst du ihn denn so? Weil ich es ihm versprochen habe. Dass er Kronanwalt wird? Dass Madame keinen besseren auf diesen Platz setzen können. Lass mich nur suchen. Seit 11 Monaten ist England ohne Kronanwalt. Fehlt er dir so? Ich traue Bacon nicht über die Straße. Er sprach einmal im Parlament gegen eine Sondersteuer, das ist wahr. Was verstehst denn du davon? Komm endlich her. Aber er hat sich längst bei euch entschuldigt. Oh, Coke würde sich nicht entschuldigen. Coke. Coke tut etwas und dann bleibt er dabei. Was tut er denn? Lach nur, Essex. Er will die Glocken von den Kirchen abschaffen. Er sieht überall nur Sünde. Ein Mensch aus Holz. Wäre ich nur so aus Holz. Wie jetzt zum Beispiel. Du? Man hätte dir eine Königin, die immer weiß, was sie will. Bacons Geist aber glänzt in 1000 Farben. Wie es ihm Gloriana gerade befiehlt. So muss ein Kronanwalt beschaffen sein. Dass er mit seinem Scharfsinn alle Entscheidungen der Majestät in den schillernden Mantel des Rechtes hüllt. Ja, machst du ihm auch schon seine Worte nach? Seinen Geist. So gut ich kann. Ich bin bereit, für ihn zu sterben. Du denkst mir zu viel an ihn. Ich denke an euer traumrotes Haar. Wie? An die schimmernde Unsterblichkeit eurer Augen. Komm her. An das verschleierte Geheimnis eurer Hände. Meiner Hände. Eure zarten, langen Hände. Ich küsse. Komm doch her. Gloriana. Ich werde bös. Hätte ich 2 Herzen, um mir eines herausreißen zu können für euch. Ein Erpresser bist du. Ich kann nicht aufstehen. Ich helf dir. Ich spüre meine Knie nicht mehr. Hast es erreicht, dass ich zu dir komme? Da! Majestät, sind ein Kind. Ein Kind? Mir tut alles weh. Darf ich mich setzen? Cecil hat recht, man muss sich vor dir in Acht nehmen. Damit will er sagen, dass er sich vor Bacon in Acht nehmen muss. Dummkopf. Bacon denkt mit dem kleinen Finger tiefer als Cecil mit dem großen Kopf. Kein Wort mehr über Bacon. Mir zuliebe. Er ist Kronanwalt. Ja? Geh schlafen, Essex, es wird mir zu spät. Gestern spielten wir bis 1 Uhr nachts. Deswegen musst du heute umso früher ins Bett. Streck die Lippen nicht so vor. Majestät, sind müde. Wie das schmollen kann. Weil dir gar nicht schlafen geht. Aber du, die Lippen nicht so vor. Weil dir wer weiß wen erwartet. Wer weiß wen? Nach mir. Also wen? Bist du eifersüchtig? Ja. Geh schlafen, Äffchen. Deine Lippen. so abschneiden mit einer Schere, dass dieses Kindergesicht nicht mehr da ist. Was meinst du? Mhm. Wenn ich so hineinschneide, hast du nur mehr eine Grimasse dein Leben lang. Schluss mit dem süßen Gesichtchen. Antworte. Da muss ich erst den Mund frei haben. Also, Essex, was wolltest du sagen? Nichts. So ein Gesicht voll Blut habe ich schon einmal gesehen. Ich war damals 15. Meistet spielen mit mir. Auch damals war es ein geliebtes Gesicht. Der schöne Admiral Seymour, der geköpft wurde. Du warst noch gar nicht auf der Welt. Ich musste zusehen, wie sie ihn köpften, um zu beweisen, dass ich kein Kind von ihm habe. Überall ran das Blut. Meistet tun mir weh. Äffchen. Also geschlafen. Ich schlafe nicht. Ich träume. Ja, da unten im Park. Ah, jetzt wird er rot. Ich sah dich zufällig gestern durchs Fenster im Dunkeln stehen. Nur einen Augenblick. Starrte eine ganze Stunde lang herauf, noch als es zu regnen anfing. Zu regnen? Er hat es nicht bemerkt. Madame, ziehen mich auf. Woran denkst du, wenn du so heraufstarrst? An nichts. An nichts. Ich aber dachte an die 3000 Pfund. Die du mir morgen um 12 zurückzahlen musst. 3000 Pfund? Vor morgen genau 3 Monaten habe ich sie dir geliehen. Majestät, sind lieblos heute. Die 3000 bekomme ich pünktlich zurück. Oder du verpfändest etwas. Majestät? Was? Noch fast als Knabe habe ich bei Zuften, bei Deventer, bei Breda den Katholischen gezeigt, wer ich bin. Ja, ich weiß, ein Held bist du. Und wer schlug die wilden Schilfbewohner Irlands in die Flucht? Wieder du. Ich will endlich wieder in den Krieg. Gegen Philipp von Spanien. Bleiben wir jetzt beim Geld. Ich bin kein Spielzeug. Wie dir das steht, was bist du, Kai? Darf ich gehen? Kein was? Lachen. Jetzt ist mir nicht zum Lachen. Aber mir. Knien. Jetzt ist mir nicht zum Knien. Aber mir. Majestät können ja knien. Gut. Ich knie. Um des Himmels Willen. Glaubst du, dass ich nicht auch so blöd sein kann wie du? Ich flehe euch an. Jetzt flehe ja ich. Och, wie blass er geworden ist. Bist du besorgt um meine Knie? Ich kann das nicht sehen. Meine Knie ertragen mehr als deine. Majestät. Womit wird es der Graf bezahlen, dass ich vor ihm knie? Vielleicht mit den Weinzöllen? Mit welchen Weinzöllen? Für französische Süßweine. Für Süßweine? Du trinkst sie doch so gern. Gloriana! Feenkönigin! Ein Monopol war seit je meine Sehnsucht. Das sind Augen. Noch dazu auf Wein. Damit bezahle ich in einem Jahr alle Schulden. Aber ob ich es dir ein Jahr lang lasse? Das ist üblich. Das ist üblich. Madame, ich danke. Ja, du dankst. Und? Aus meinem übervollen Herzen. Und? Und? Rutsch näher. Komm nur. Majestät? Und? Und Bacon auch? Bacon? Beides in einem? Und nie genug. Ich habe das Wort der großen Majestät. Du hast nur einen großen Mund, sonst nichts. Majestät. Cecil. Entschuldigung, Cecil. Du hast mich noch nie knien sehen. Bitte, Majestät. Hast du was gesagt? Nein. Oder hast du gelacht? Nein. Dreh dich um, du Apf. Königin. Was nimmst du dir heraus? Geschlafen, Essex. Ich werde dich rufen, wenn ich dich überhaupt je wiedersehen will. Bleibt mir umso länger Zeit, von der Majestät zu träumen. Cecil. Majestät. Lach mit. Wenn die Königin es unbedingt verlangt. Bleibt mir umso länger Zeit, von der Majestät zu träumen. Er tut's. Er träumt. Er steht unter dem Fenster und träumt. Warte einen Augenblick und du kannst es sehen. Warum sollte er nicht spielen? Mit einer Königin, die mit einem kleinen Jungen spielt. Das ist der Unterschied. Zum Spielen bin ich nicht alt genug. Unser Gesandter in Madrid wurde ausgewiesen. Aber es ist wahr, er ist sehr kindisch. Er ist eben mein Held. Dem Gesandten wurde ein Haus bestimmt, das 10 Meilen von Madrid entfernt ist. Ich erhielt eben die Nachricht. Ein Grund wurde nicht angegeben. Aber ich sehe darin die Antwort auf die letzten Raubzüge Drakes, den die Königin so auffallend unterstützte. Oh, du auch. Ich habe früher damit den Anfang zum Kriege erwartet. Aber wir stecken seit Jahren immer nur im Anfang. Sei froh. Dieser Zustand ist weder Krieg noch Frieden. Dabei wissen wir genau, wie sehr sie rüsten. Was hat denn Drake mitgebracht? Gold. Gold? In reinen Barren. 3 Schiffe voll. Jetzt lachst du endlich. Sie kamen aus Westindien. Er konnte sie bei den Azoren von der Schutzflotte abhängen. Gold für über 40.000 Pfund. 40.000 Pfund? Ja, ich habe das Gold sofort beschlagnahmt. Ich werde Drake besuchen, um ihm einen Verweis zu erteilen. Und gleichzeitig schaffe ich den spanischen Gesandten ebenfalls 10 Meilen von London fort. Dann ist Krieg? Und dann ist endlich Krieg. Endlich. Das sagt Essex auch. Wahrscheinlich sieht er die politischen Schwierigkeiten, in denen wir stecken. Essex? Gar nichts sieht er. Wahrscheinlich weiß er, dass wir verloren sind, wenn Philipp endgültig die Niederlande bezwungen hat. Essex? Dass wir es also vorher zur Entscheidung kommen lassen müssen. Essex sieht gar nichts. Das kann ich mir vorstellen. Er will in den Krieg, weil er ihn liebt. Das ist alles. Ich liebe ihn nicht. Aber ich sehe, dass er kommen muss. Seit Jahren verbinden sich unsere Feinde zu einem einheitlichen Unternehmen der gesamten katholischen Welt. Sogar der Papst hat Philipp Gold zugesagt. Von uns ist keines dabei. Mit jedem Tag werden wir es schwerer haben. Sollen wir warten, bis uns Philipp seine Flotte in der Themse vorführt? Ich will mir's überlegen. Wegen der Ausweisung aus Madrid musst du die Rechtslage untersuchen. Es gibt allgemeine Bestimmungen. Ich würde ein Gutachten der Kronanwaltschaft brauchen. Soll er es schreiben? Wer? Na, der Kronanwalt. Coke? Coke. Wie kommst du denn auf Coke? Ich nenne ihn nicht zum ersten Mal. Ja, das ist wahr. Ein Mensch aus Holz. Wer? Na, Coke. Na ja, Essex ist schon unten, er wartet. Wartet wie ein Hund auf den Herrn. Er ist der gottesfürchtigste aller Juristen, weil die Königin von Holz sprach. Vielleicht Bacon? Das hat euch der Held von unten zugerufen. Ach, wie er wartet. Dabei kann er mich gar nicht sehen. Er steht unter dem Einfluss von Bacon, wie viele junge Männer. Denn dieser Bacon weckt die Instinkte zur Opposition. Deswegen wirkt er so verführerisch. Verführerisch? Du meinst Essex? Der hält sich sogar für unwiderstehlich. Der Held steht diesmal nicht auf einem Fleck. Er geht sogar auf und ab. Man hört den Kies. Ach, er wartet. Bei einem Kronanwalt Bacon hätte ich um England Angst. Und wir lassen ihn die ganze Nacht umsonst warten, verstehst du? Gib mir das Buch herüber. Angst? Angst. Vor den Gefahren, in die uns ein kluger Mensch stürzen kann, der kein Gewissen hat. Ich will mir's überlegen. Stelle mir den großen Sessel ans Fenster. Die Königin soll das Silbergeschirr ihrer Pferde verkaufen, wenn sie Geld braucht. Rede im Parlament. Ach, das hat Bacon längst zurückgenommen. Die Königin ist zu vernünftig, um einem solchen Menschen zu vertrauen. Du verlässt dich zu sehr auf meine Vernunft. Seit wie vielen Jahren sehe ich Tag für Tag dein Gesicht? Und trotzdem habe ich noch nicht genug von dir. Wenn wir so lang und vergeblich nach einem rechten Mann für mich gesucht haben, dann werde ich schließlich mit dir verheiratet gewesen sein. Die Königin Bess ist nur mit England verheiratet. Mit England. Mit England. Was ist Dankbarkeit, Essex? Dankbarkeit, Bacon? Wieso? Ich habe ja noch nichts für dich tun können. Als handelt es sich nicht um mich, sehe ich in deiner Hartnäckigkeit, mir dieses Amt zu verschaffen, das Schauspiel eines romantischen Menschen, wie es ihn heute kaum mehr gibt. Denk nicht immer an mich. Ich beneide dich. Sie wird nachgeben. Sie muss. Zum Schluss gibt sie immer nach. Beneide dich um den ungestümen Traum, in dem du lebst. Oder um deine Blindheit. Wenn ich dir gleich einen Brief schriebe? Und es bleibt erstaunlich, dass du auch nicht an die Gefahren denkst, in denen du steckst. Das Volk ist in dich verliebt. Deine strahlende Rüstung der Turniere erglänzt sofort vor seinen Augen, wenn es deinen Namen ausspricht. So wird es dich in die Legende bringen und nie mehr vergessen. Wie aber soll sie dir das verzeihen, die ein berufliches Anrecht auf die Legende hat? Sie liebt mich hier. Du lachst. Glaubst du nicht, dass sie mich liebt? Die Selbstverständlichkeit, mit der du auf ihre Liebe rechnest, ist ein Erlebnis für sich. Aber ob man sich danach sehnen soll? Ich begreife dich immer nur halb. Ich verstehe ohne weiteres, dass sie dich liebt. Sie ist wie ein Kind. Sie schlägt mich, wenn ich mich verspäte. Oder wir spielen Karten. Dann muss ich sie gewinnen lassen. Sonst ergeht sie sich in endlosen Verwünschungen. Du lässt sie natürlich gewinnen. Was liegt schon daran? Hm. Nachher tue ich ihr leid und sie muss mich trösten. Davon habe ich viel mehr. So hat sie mir auch das Weinmonopol nur als Trost gegeben. Aber ich habe genug auszustehen. Als die kleine Howard das Kind von mir bekam, da hättest du sie sehen sollen. Vielleicht hat sie es sich selbst von dir gewöhnt. Nein, an so etwas denkt sie nicht. Mit dieser Frage beschäftigt sich England seit einigen Jahrzehnten. Ich nicht. Ich tue nur so. Es macht ihr Spaß. Ich glaube, sie hat eine ganz falsche Vorstellung davon. Deswegen redet sie so gerne darüber. Dir macht es keinen Spaß? Bei ihr? Da weiß ich bessere. Was macht dir also Spaß bei ihr? Die Königin. Die Königin? Oh, es ist schon was an dieser Frau. Der Hof. Der Hof? Alles liegt mir zu Füßen. Das Glück. Das Glück? Hattest du nicht Glück, Essex? Vor allem weiß ich sie zu behandeln. Es ließe sich davon träumen, wie segensreich ein Mensch wirken könnte, etwa an deiner Stelle, der nicht kriegerischer Held ist, sondern nur schlichter Forscher der Wirklichkeit. Träumen, dass die Wissenschaft die Wohlfahrt des Landes überwacht und die Politik leitet. Die Macht aber hat zwei Gesichter. Das Wirkliche gibt ihr der Geist und nur das Äußere ist ein Schwert. Deine Worte im Parlament vom Silbergeschirr ihrer Pferde, vergisst sie nicht? Sie waren gut formuliert, das hat immer Folgen. Seit jener Rede bewundere ich dich. Diese Kühnheit war etwas Erstmaliges. Welche Dummheit zu glauben, die Opposition habe die Pflicht, gegen die Regierung aufzutreten. Sie hat ihr gleichfalls zu dienen, nur von der unsichtbaren Seite. Heute weiß ich es. Aber es bleibt fraglich, ob es mir nützt. Du zum Beispiel weißt nichts. Du strahlst einfach in den Tag hinein. Wer könnte sagen, ob du es nicht vielleicht nur deswegen zur Sonne von England gebracht hast? Bacon? Ich möchte ihr noch einen Brief hinüberschicken. Sie wird schon schlafen. Sie schläft überhaupt nicht. Warum warst du seither nicht bei ihr? Sie hat mich noch nicht rufen lassen. Du trotzt? Das wirkt immer. Aber hör zu. Königin, von mir selbst zu schreiben, wäre Torheit. Denn an mir liegt euch nichts. Ich schreibe von meinem Freunde Francis Bacon. Das ist zu früh. Ihr habt mir befohlen, nicht mehr vor eurem Auge zu erscheinen. So habt ihr mich durch Unfreundlichkeit geschlagen, wie vorher durch Schönheit besiegt. Durch Schönheit besiegt. Wenn ich bedenke, dass die Augen ganz Englands auf dich gerichtet sind, und wie viel ein Mensch in solcher Stellung tun könnte, um diese Augen zu befriedigen. Guck, nein, sowas, Coke! Stellt euch das vor! Coke! Montjoy, was ist mit Coke? Kronanwalt Ihrer Majestät. Willst du mich aufziehen? Mach dir nichts draus, es. Coke! Sagst du das auch, Southampton? Hast sie zu wenig auf die Knie genommen. So ein Gerippe braucht viel. Du liegst! Ist sie kein Gerippe? Was starrst du mich denn so an, Becken? Weil du mich wieder an ein Mädchen erinnerst. Es ist merkwürdig und hinreißend. Ich dachte, weil ich besoffen bin. Woher habt ihr's? Man erzählt es doch hier überall in der Mehrmacht. Das braucht nicht wahr zu sein, Bacon. Mein Beileid, Essex. Inzwischen verbreitet es schon die Familie Cecil in ganz London. Und ganz London lacht über ihren Narr. Wer ist ihr Narr? Ruhig, wir gehen zusammen. Ich bin kräftiger als du. Lass mich los! Es muss ja nicht gleich heute Abend sein, ne? Ja, so etwas überlegt man sich in aller Ruhe. Norfolk zum Beispiel wird es so sofort mitmachen. Ja. Norfolk? Ohne dass er intime Gründe hätte wie du. Oldcastle, Newbury. Diesmal lasse ich es drauf ankommen. Und du, Southampton? Ich? Für Essex. Alles für Essex. Auf Northumberland bekommen wir rum. Alles für Essex. Wir bringen es auf ein paar hundert Mann, das genügt bis zum Eingreifen Jakobs. Dann haben wir endlich einen jungen König oben. Bacon! Dann geht es endlich in den Krieg gegen Philipp, vor dem sie zittert. Endlich Krieg, mein Liebling! Seit unserer Knabenzeit gab es keinen mehr. Ich erinnere dich an unsere Taten in den Niederlanden. Ich sage nur Zuften. Zuften! Du weißt nicht, was das ist. Siegen! Du wirst es nie wissen, solange die Schrulle oben thront. Siegen! Lass es dir von ihr verbieten und du hast nie gelebt. Ich will siegen! Na, wozu lebt man sonst? Zerreiß diesen Wischbecken. Ich versuche mir ihre Gedanken vorzustellen, während sie das liest. Ich will auch einen Brief schicken. Ich verspreche mir etwas für dich, wenn sie vor der Andacht deiner Seufzer ein schlechtes Gewissen bekommt. Du weißt, dass Jakob nicht älter als wir ist. Lass mich mit Jakob in Ruhe! Auf dem Thron sitzt keine alte Hexe mehr, sondern eine wie du. Also sitzt du auf dem Thron. Ich? Was redest du denn? Komm, Southampton, ich habe keine Lust mehr. Da, nimm den Brief. Immerhin, von Coke weißt du noch nichts. Eine Schrulle. Ich werde ihr ein Entweder-Oder ins Gesicht schleudern. Daran dachte ich gerade. Dass ich nicht der Narr bin, mit dem sie spielen kann. Entweder ich oder Cecil. Entweder du oder Cecil. Sie soll sich entscheiden. Schließlich hängt es von mir ab, wie lange sie noch auf dem Thron sitzt. Du hast es eben von Montjoy gehört, dass ich nur das Zeichen zu geben brauche. Ich dachte eben daran, dass auch Coke nicht vom Himmel gefallen ist. Ich kenne Montjoy seit Jahren. Er ist mir ergeben, treu wie ein Hund. Coke hatte jahrelang einen Wirkungskreis, eine Vorbereitungszeit. Coke war bisher Generalanwalt. Ja? Dieses Amt ist natürlich frei geworden. Du würdest dich damit vorläufig zufrieden geben? Auch nicht als Kronanwalt. Coke ist vielleicht zufrieden. Das wäre eine Kleinigkeit für mich. Denn die Befähigung zur Zufriedenheit liegt ausschließlich in der Natur des Menschen. Mir geht sie völlig ab. Seine Generalanwaltschaft hast du in 24 Stunden. Aber so billig entwischt mir die Schule. Ich werde sie jetzt behandeln, wie sie es verdient. Das soll sie büßen. Ich bin kein Narr. Wiederhole das in ihrer Gegenwart. Mit dem gleichen kindlichen Aufbäumen des Kopfes, mit den empörten Augen. Sie wird mehr davon haben als von einem Kuss. Gar wenn es sich um dich handelt. Ich sehe dir zu. Bezaubert, aber auch beunruhigt. Als hätte ich beinahe Angst, ob es mir einmal vergönnt sein wird, dir zu danken. Denn was ist Dankbarkeit? Das Kleid Juno mit der nackten Brust. Das rote, Majestät? Mit der königlichen Brust, wie auf dem Bild. Oder auch das braune, das französische. Das französische, Majestät. Wer spricht zu dir, Mary? Was meinst du, Anne? Freilich. Ich habe kriegerische Absichten im Kronrat. Also das Kleid nach dem spanischen Schnitt ziehe ich an, weil es gegen Philipp geht. Das dunkelrote mit dem hohen Kragen. Mhm. Warum stehst du da, Mary? Träumt vor sich hin? Nein, Majestät. Wovon träumst du? Also, behalte es für dich. Das Spanische. Bitte, meine Damen. So ein blondes Nichts. Also das Kleid Venus mit dem freien Hals. Alle Kleider sind kriegerisch, wenn sie einem so gut stehen wie mir. Das Venus, bitte. Das im Audienzsaal von Hampton gemalt ist. Mit dem freien Hals, freilich. Ach, bringt alle vier! Alle vier. Mary, du bleib. Wovon träumen wir? Majestät, tun mir weh. Ich fresse dich nicht auf. Majestät, brechen mir den Daumen. Ich gebe zu, dass ich etwas älter bin als du. Gestern Nacht habe ich euch gerufen. Wer war nicht dabei? Ich. Ach, siehst du? Ich habe geschlafen. Aber wo? Ich habe Majestät nicht gehört. Im Park. Konntest du mich auch nicht hören? Lady Anne war dann in meinem Zimmer. Noch gestern Nacht. Und wo warst du in der Zwischenzeit? Da habe ich eben geschlafen. Ach, da hattest du Kopfschmerzen. Ja. Und jetzt hast du auch Kopfschmerzen. nämlich nach dem Grafen Essex. Seit 8 Tagen war er nicht hier, da hast du Kopfschmerzen bekommen. Nein, Majestät. Nein? Siehst du, hältst du dich vielleicht für schön? Nein. Heute lügst du etwas viel. Und selbst wenn du die schönste aller Hofdamen bist, ich bin die schönste unter den Herrscherinnen. Was wäre dir so recht? Zeig deinen Fuß. Höher. Welcher ist kleiner? Zierlicher? Ich schenke dir die Antwort. Ja, Majestät. Weißt du, wer alles diesen Fuß besungen hat? Oder die Haut? Ich bitte Lady Mary, ihre Brust zu entblößen. Gegen meine bist du geradezu schwarz. Aber mach dir nichts draus. Ich habe die schneeweiße Haut aller Rothaarigen. Auch wenn sie eine Perücke tragen. Ja, Majestät. Es ist das fuchsrote Haar Wilhelm des Eroberers. Dagegen kommst du nicht auf. Wer von uns beiden ist größer? Majestät. Also? Majestät ist größer. Also wer? Ja. Wer ist größer? Nein. Du bist größer, weil du viel zu groß bist. Hast dich verrechnet, mein Engel. Meine Größe ist die richtige. Frage den französischen Gesandten, welches die richtige Größe einer schönen Frau ist. Ja. Na, warum weinst du denn? Manches kommt mir verdächtig vor. Wiederhole dir jeden Morgen, ich habe nicht mehr zu sein als meine Königin. Ich habe nicht mehr zu sein als meine Königin. Lady Anne. Majestät. Sie sollen mir das schwarze Kleid aussuchen, das strenge geschlossene. Freilich. Vielleicht beschließen wir den Krieg. Vielleicht. Vielleicht beschließen wir den Krieg. Majestät! Ah, hinaus! So groß auch die Macht einer Königin ist. Hinaus, ohne mich anzusehen! Sie kann mich nicht hindern, um euch besorgt zu sein. Ohne aufzuschauen, hinaus! Ich bin nicht angekleidet. Stärker als die Königin. So wie du da kniest mit geschlossenen Augen, hinaus! Stärker als mein Wille ist Gloriana. Hörst du, ich werde dich zur Türe führen. Keine Antwort auf meine vielen Wünsche. Und wir sprechen nie mehr davon, als wärst du nie hier gewesen, komm. Ich musste in Angst um euch sein. Schließlich hielt ich es nicht mehr aus. Man hört so viel von Attentaten. Ich danke dir für deine Angst. Komm, ich schau nicht schauen. Gloriana. Du hast den Verstand verloren. Ich habe den Verstand verloren. Es kann dich den Kopf kosten, hörst du? Lieber in den Tod, als gleichzeitig mit euch leben und euch nie mehr sehen dürfen. Dreh dich nicht um! Ärger als der Tod. Ich bitte dich zum letzten Mal. Ist, dass meine innersten Wünsche von euch mit Füßen getreten werden. Jetzt bluten sie wie mein Herz. Du kannst es nie wieder gut machen. Ich schäme mich, Gloriana. Endlich. Jetzt geh. Jeder Mensch verzieht das Gesicht, wenn er mich sieht. Ich kann nicht mehr über die Straße. Das habt ihr aus der Sonne Englands gemacht. Wer ist die Sonne Englands? Seit 4 Tagen wurde ein Spottname daraus. Das werde ich nicht auf mir sitzen lassen. Wer ist die Sonne Englands? Nehmt es zurück. Warum darf ich euch nicht sehen? Es soll eine Überraschung sein. Zurücknehmen, sagst du? Nie zeigt sich die Majestät so groß, als wenn sie einen Irrtum offen zugibt und daraus die Folgerungen zieht. Vielleicht. Es war ein Irrtum. Ihr habt unterschrieben, ohne hinzusehen. Vielleicht hast du recht, jetzt geh. Lasst man sich ein ganzes Jahr Zeit, um schließlich auf einen Kork zu kommen? Ja, das ist wahr, jetzt geh. Cecil hat euch ein falsches Dokument unterschoben. Ich werde ihn zur Verantwortung ziehen. Komm nach dem Kronrat wieder. Euer Vater hat oft Ernennungen zurückgenommen. Wir überlegen alles nachher, geh jetzt! Jetzt ist mir leichter. Äffchen, also geh. Nur eure Hände. Lasst mich noch küssen. Die Sonne Englands scheint wieder. Neben dem Glanz eurer unsterblichen Majestät. Du hast mich angesehen! Gut, du sollst mich ganz sehen, ohne Perücke, mit kahlem Kopf und ohne Schminke. Gut, du wolltest es so. Wer hat dich die Sonne Englands genannt? Elfchen. Gloriana! Ja? Jetzt darfst du mich schon anschauen. Jetzt hast du deine Überraschung. Gut. Tragen wir es aus. Ich. Und wenn ich es nicht zurücknehme? Was? Es war kein Irrtum, es bleibt bei Coke. Es bleibt bei Coke? Läuft man so davon? Soll es bei Coke bleiben? Erst nicht von der Stelle zu kriegen, jetzt wieder kann es nicht mehr erwarten. Aber jetzt ist es zu spät. Will mich Majestät hinauslassen? Majestät ist für keine Halbheiten. Ich werde mich vergessen. Das hast du längst getan. Sei jetzt vernünftig, sonst kann es uns beiden an den Kragen gehen. Also was soll bei Coke bleiben? Nichts. Aber du wolltest doch etwas von mir verlangen. Denk nach. Mit welchen genauen Absichten bist du zu einer so unmöglichen Stunde hier eingedrungen? Ich tue es nie wieder. Du wolltest doch etwas verlangen. Also verlangst doch. Ja. Ich kann dich nicht so weglassen. Um die Welt zu skandalisieren, hier hau ich dir den Kopf ab. Ja. Siehst du, die Vernunft scheint dir wiedergekommen. Setz dich ruhig dort auf den Stuhl hin. Wenn du willst, dreh dich um und verlang's. Holde Vestalin, im Westen thronen. Wir machen jetzt ein Geschäft zusammen, also bleiben wir ernst. Feenkönigin Myrcilla. Lach nicht. Also beten? Ich soll euch auf Platon aufmerksam machen. Die Blüte Englands komme daher, dass ihr die Forderung Platons erfüllt. Ein Philosoph müsse sein Land regieren. Ich danke Herrn Bacon für den Hinweis. Es dürfte keinen Menschen geben, der euch so besonders gut versteht wie er. Auch dafür danke ich ihm. Er ist durch und durch Philosoph. Wenn es nach ihm ginge, er würde sich auch mit dem bisherigen Amt Cokes begnügen. Es geht aber nicht nach ihm. Meinetwegen. Was? Da er selbst nicht mehr verlangt. Ich möchte euch keine neuen Schwierigkeiten machen. Also muss ich nicht nur ihm danken, sondern auch dir? Er soll zunächst Generalanwalt werden. Im Grunde gefällt ihr mir ja so viel besser. Jetzt kann ich mit euch aufrichtig sprechen, das ist mir viel lieber. Ach, bis jetzt hast du nicht aufrichtig gesprochen. Ich habe nie gelogen, aber ich habe mich geziert. Du hast dich geziert. Ihr ja auch, mit all dem Glanz, Gloriana. Und dabei? Wie ihr das könnt. Ich bewundere euch. Also doch. Aus meinem übervollen Herzen. Mütterchen, Gloriana. Wie? Auf mich könnt ihr euch verlassen. Ich halte von nun an immer zu euch. Mütterchen, Gloriana. Aber ich bitte in der Ernennung Bacons auf seine Jugend hinzuweisen. Und dass er eigentlich zum Kronanwalt bestimmt war, das brauche ich für meine Feinde. Kann ich es gleich mitnehmen? Was? Die Ernennung Bacons. Ich habe ihn ja noch gar nicht ernannt. Also los, Mütterchen, sonst dauert es wieder eine Ewigkeit. Das ist schon möglich. Hier liegt Papier. Vielleicht erleben wir es überhaupt nicht. Ach, bei euch kennt man sich nicht aus. Vielleicht? Ich lasse mich nicht an der Nase führen. Ich bin nicht euer Narr! Ohne die Ernennung verlasse ich dieses Zimmer nicht! Die Wache wird dir hinaushelfen! Die Wache? Geh lieber so. Soll mich die Wache holen? Schrei nicht. Soll sie sehen, was ich sehe? Ihr spielt ja nur mit mir. Was bedeutet euch schon ein Generalanwalt? Jeden Rechtsgelehrten könnt ihr dazu ernennen. Bacon ist genauso einer wie die 100 anderen. Es ist nur, um mir weh zu tun. So gefällst du mir schon besser. Nur, um mich lächerlich zu machen. Um mich zu demütigen vor der ganzen Welt. Was tut dir denn weh? Weil ich zu euch Vertrauen hatte. Dein Trotz tut dir weh! Ich habe schließlich eine Hoheit. Und du hast nur einen Trotz. Hätte ich auf die Warnungen gehört. Du hast zu sehr mit meiner Schwäche gerechnet. Das tut dir weh. Und wie man mich gewarnt hat, euch zu vertrauen... Eine Schrulle! Einer was? Eine Hexe. Ich sehe es ja mit meinen zwei Augen, wie sie leibhaftig vor mir steht. Jetzt begreife ich eure Angst vor dem Krieg und unsere Angst, dass England zugrunde geht. Du hast Angst, dass England zugrund geht? Wenn euch nicht rechtzeitig ein wirklicher König vom Thron herunterfegt. Ein Stuart vielleicht? Ein junger Stuart! Ich habe keine Angst vor euch. Jakob. Der Sohn sein könnte. Euer Enkel! Du hast keine Angst vor mir. Ich begreife mich nicht. Und aufrichtig bist du auch. Anne! Mache mich in Gegenwart dieses Ritters fertig, der nichts mehr von mir wissen will. Ich habe immer nur an euch gedacht. Um den Hals nehme ich die großen Perlen Leicesters, der mich so sehr geliebt hat. Euch bewundert habe ich von euch getan. An den Armen die Spangen Raleighs, der mich so sehr geliebt hat, der seinen indischen Goldmantel auf eine Pfütze warf, um meine Schuhe zu schonen. Und die Ringe Pickerings, der mich so sehr geliebt hat, dass er sich das Leben nahm. Mach mich fertig. Musik. Majestät. Ihr seid unzufrieden mit mir. Ich bin es auch. Es ist also an uns, hier im Rat, darüber zu sprechen. Northumberland? Ja. Du bist unzufrieden? Du schweigst? Du bist jung, du hast andere Augen, also sprich. Er möchte ganz einfach in den Krieg. Ah. Was erwartest du davon? Seine Motive dürften die vom Grafen Essex sein. Ich danke euch, Cecil. Also, sprich wie dein Freund Essex. Was wirfst du mir vor? Majestät. Hättest du lieber einen jungen König so angesprochen? Sprecht jetzt, Northumberland. Er wäre auch längst in den Krieg gezogen. Er ist ein Mann, ich bin keiner. Das hat niemand behauptet. Ich bin kein Soldat, ich kann nicht in den Krieg. Denn ich begreife ihn nicht, das ist ein Fehler. Mein großer Fehler. Man muss auch Dinge tun können, die man nicht begreift. Die Franzosen haben einmal einen weiblichen Soldaten gehabt. Aber das war eine Hexe. Suffolk. Majestät? Die hat sicherlich nicht begriffen, was sie tat. Aber sie wurde auch verbrannt. Suffolk, was hast du mir vorzuwerfen? Nichts. Jetzt schweigen sie alle. Wo ist Essex? Der würde nicht schweigen. Hast du Essex gesehen? Heute? Nein. Soll ich ihn holen? Er schläft wahrscheinlich noch. Lass ihn schlafen. Siehst du, ich brauche nur an ihn zu denken und schon treibt es mich in die Arme Philipps von Spanien. Aus dem kleinen England heraus. Denn jetzt endlich wird es mir zu eng. Cecil. Königin. Wer hat mich je mit solcher Wut umworben wie Philipp? Du warst ja immer dabei. Vielleicht ist alles, was er gegen uns unternimmt, nur eine immer bösere Wiederholung seines Heiratsantrages. Immerhin hat er zum ersten und einzigsten Mal in seinem Leben einen Korb bekommen. Bis jetzt widerstand ich ihm, weil ich sparsam und vernünftig sein wollte. Ja, zieht nur eure Gesichter in die Länge und starrt mich an. Wer weiß, ob ich nicht längst einen Mann genommen hätte, wenn es keinen Philipp auf der Welt gäbe. Wer weiß, ob nicht nur er mich abgehalten hat. Denn was seid ihr alle gegen diese dunkle, unheimliche Gestalt? Gegen diesen großen, hintergründigen Geist, dessen Umarmung verlockender sein könnte als das Gerümpel meiner verliebten und machthungrigen Bewerber. Sie haben immer nur ihre Vorteile, ihre Geschäfte bei mir gesucht und nie an mich gedacht. Während ich genau spüre, wie sehr er, Philipp, immerfort an mich denkt. Schweigt er noch immer? Wie lange drängt ihr mich schon zu diesem Krieg gegen ihn? Die Befürchtung ist allgemein, dass Spanien die holländischen Häfen besetzt. Dann würde es natürlich unsere Schiffe nicht mehr über den Kanal lassen. Ach, so weit sind wir noch lange nicht. Es kann jeden Tag kommen, Majestät. Ich lass mir keinen Schreck einjagen. Wir können uns auch weiter ruhig auf die Niederländer verlassen, aber wir wollen sie wieder unterstützen. Ich verstehe nicht. Ach, lass es dir von Cecil erklären. Aber Philipp... Ist das nicht alles gegen Philipp? Dem Herzog von Anjou haben wir Kriegsmaterial gegeben und Geld, bares Geld. War das nicht gegen Philipp? Und dem Prior von Crato gaben wir gleichfalls Geld, viel Geld, um Portugal zu unterstützen, wieder gegen Philipp. Wir haben getan gegen ihn, was wir konnten. Seine Demütigungen haben wir eingesteckt und geschwiegen. Seine indischen Schiffe haben wir eingesteckt und gelacht. Das sind alles indirekte Mittel. Die Mittel einer Frau? Majestät, fühlen nicht wie ein Soldat, der nichts auf sich sitzen lässt. Auf meiner Brust sitzt die ungeheure Front, die gegen uns in Bewegung kommen würde, wenn wir uns nur rühren. Was vermag denn das kleine England? Wieder das kleine England? Ja, das kleine England! Trotz seiner Flegel! Was vermag es denn gegen diesen Riesen? Mein kleines Ackerbauland, meine Wiesen... Mein kleines Gewerbe, meine kleinen Fischer, meine Handarbeiter, meine 2,5 Millionen Menschen. Wie viel soll ich davon den wilden Kriegsscharen Philipps ans Messer werfen? Majestät! Inzwischen wächst Philipps Macht wie jede Stunde. Bis er sich an seinem eigenen Hunger überfrisst. Ich bin an der Seite meiner Königin alt geworden. Ich habe seit 30 Jahren jede Politik des Friedens betrieben, wenn auch nicht immer verstanden. Ja, und auf unsere alten Tage... Sollen wir plötzlich Helden spielen? Wenn ich sehe, wie ein Land nach dem anderen Philipp erliegt. Wir nicht, Cecil. Von ihm vernichtet wird. Wir nicht, Cecil. Dann bitte ich, zu Gott und seine eigenen Heerscharen zu Hilfe zu schicken, denn die unsrigen sind nur mehr wie das Rohr im Winde. Wir werden es uns überlegen. Der Kronrat ist entlassen. Natürlich ist es eine Hexe. Gott sei uns gnädig. Eine Friedenshexe. Sollen wir nie verrecken? Das Gefühl der Einheit. Schließlich sprechen wir die gleiche Sprache und leben gemeinsam auf einer Insel. Ich rede nicht aus Wut gegen diese Frau. Aber glaube mir, Bacon, ich verstehe diese allgemeine Bewegung und habe viel darüber nachgedacht. Mein lieber Essex, du meinst das, was man in Frankreich eine Nation nennt. Dieser Begriff dürfte zweifellos auch bei uns in Mode kommen. Ich verbinde keinen Inhalt mit diesem Wort Nation. Aber es ist wahrscheinlich, dass ich es zur gegebenen Zeit benutzen werde. Du trinkst zu viel. Am Vorabend eines großen Tages. Ich trinke auf Sieg. So modern nämlich dieser Begriff der Nation sich auch gibt. Ich sehe auch in ihm nur das romantische Kostüm. Bei mir geht alles durcheinander. Wenn du eine nationale Notwendigkeit in der Vereinigung von England und Schottland siehst, lediglich weil sie Nachbarn sind, bei welcher Nachbarschaft soll das plötzlich nicht mehr der Fall sein? Ich muss Bacon. Seit jenem Morgen bin ich mir selbst überdrüssig geworden. Sie hat mir eine ganze Welt zerschlagen. Sie hat dir das Weinmonopol entzogen. Darum handelt es sich nicht mehr. Ja, es ist wahr. Sie hat einen Herrn Lee zum Generalanwalt ernannt. Ich schäme mich nicht nur vor dir. Ich kann nicht mehr zurück. Und trotzdem... Ich habe sie sogar irgendwie geliebt. Du warst ihrer Liebe sicherer als der deinen. Ein Günstling war ich nie. Sie hat es sich nur eingebildet. Und um sie eines Besseren zu belehren, lässt du dich von Montjoy benützen, der Jakob auf den Thron setzen will? Du lachst. Wenn ich das ernst nehmen würde, müsste ich euch verurteilen. Morgen Nacht sind wir mit 60 Mann im Schloss. Mit 60 Mann? Das genügt. Und? Wir werden sie nicht töten. Wir wollen sie nur entführen. Das wäre ein neuartiger Versuch, ihr Verzeihung zu erlangen. Soll ich mich drücken? Ja, es ist wahr. Oft haben kindliche Regungen unabsehbare Folgen gehabt. Die Karte Europas hätte ein ganz anderes Gesicht, wenn es durch ein Verfahren möglich wäre, die Wirkung etwa von verletzter Eitelkeit nachträglich zu streichen. Ich verstehe kein Wort. So kann eine Handlung, die man abscheulich nennen mag, am Anfang einer segensreichen Wirkung stehen. Vor dem jüngsten Gericht, wenn es je kommen sollte, wird nur das Ergebnis eines Lebens in die Waagschale geworfen. Niemals seine Moral. Sprichst du von dem, was ich vorhabe? Ich weiß nicht, was du vorhast. Oder sprichst du von dir? Nur von mir. Anne, öffne das Fenster oder noch besser die Tür. Beide Flügel zur Terrasse. Majestät, die Nachtluft. Gib mir mein Tuch, lege es mir um. Lernen wird Essex nie etwas. Wenn ich ihm überhaupt je wieder Gelegenheit dazu geben würde. Ich bin keine dieser törichten Jungfrauen aus der Bibel, weil ich mein ganzes Leben lang vernünftig war. Er kann lange warten. Wir sind alles kluge Jungfrauen. Du auch, Anne. Ich auch. Du warst ja einmal katholisch? Zweimal war ich katholisch. Alles kluge Jungfrauen. Und eurem Vater anfangs und später unter eurer Schwester wieder. Und jetzt bist du wieder eine gute Reformierte. Freilich. Aber wenn ich sterbe, bin ich wieder katholisch. Wenn du stirbst? Denn dann kommt es darauf an. Wir sterben noch nicht. Und dass ich nie gewechselt habe, weiß er genau. Wer? Der Herr. Ich kann noch nicht schlafen, Genua. Gute Nacht. Anne! Denkst du denn ans Sterben? Freilich. Ich nicht. Ohne Angst, was mich betrifft. Ich habe noch nicht genug. Jetzt zum Beispiel bin ich neugierig, was er ohne Geld anfangen wird. Er schreibt ja nicht einmal mehr. Er soll froh sein, dass ich ihn damals nicht festnehmen ließ. Leg mir die Bücher ans Bett. Ich will noch etwas an die Luft. Majestät, sind nur im Nachtgewand. Geh nur. Hier sind wir sicher, Essex. Hierher kommt niemand. Ich habe keine Angst. Ich auch nicht, Montjoy. Jetzt muss sie schon daran glauben. Es ist vielleicht noch zu früh. Um 10 wechselt die Wache, dann ist es wieder zu spät. Oder sie geht ins Bett, dann ist es auch zu spät. Neben ihr im Schlafzimmer sitzt auch eine Wache. Ich hätte mehr Angst, sie im Bett zu sehen, als vor der Wache. Lach doch nicht so laut, Essex. Still. Um 9 bin ich meist zu ihr hinauf. Und um 2 oder 3 ließ sie mich erst weg. Was hast du denn mit ihr getrieben? Gespielt, Southampton. Zeit verloren. Mich lächerlich gemacht. Dass ich mich selbst anspucken möchte. Ich gehe jetzt. Erst stelle fest, wo sie jetzt steckt, Essex. Wir zählen bis 50 und kommen danach. Sieh einer an. Graf Essex. Macht mir eine Fensterpromenade. Na, warte nur. Hier also stehst du. Machst du das jede Nacht? Dann freilich hast du es nicht mehr nötig, mir zu schreiben. Majestät. Der Träumer. Gestern habe ich bis 3 Uhr morgens gelesen, ohne zu ahnen, dass du hier unten stehst. Majestät, ihr täuscht euch. Soll ich dir vielleicht wieder etwas versprechen? Dass es Krieg gegen Spanien, gegen Philipp gibt? Versucht einen Augenblick ernst zu sein. Ja, ich will es versuchen. Vielleicht gehen wir auf mein Zimmer. Ihr ahnt nicht, wie ernst es ist. Du scheinst selbst Angst davor zu haben. Lass meine Hand los, was fällt dir ein? Ich bin kein Günstling. Lass mich ins Zimmer gehen. Nur ihr habt mich zu einem Günstling gemacht. Hände auf den Rücken! Ach so. Es ist dir gelungen, mich zu erschrecken. Komm ins Zimmer hinauf. Ihr irrt euch. Was willst du also? Ich nehme euch hiermit gefangen. Gefangen? Bis ihr abgedankt habt. Bis ich abdanke? Und dann? Wenn ihr keinen Widerstand leistet, wird euch nichts geschehen. Dafür verbürge ich mich. Ich wäre dir sehr dankbar. Majestät können sich auf mich verlassen. Du bist natürlich nicht allein. Ich bin nicht allein. Vor dem Tor der Schlosswache stehen die anderen, sodass sie nicht heraus können. Wer denn alles? Ihr werdet es ja sehen. Du lässt mich natürlich nicht hinauf. Nur wenn ihr mich tötet. Das kann ich doch nicht. Da, nimm das. Ihr töte ich euch. Zu Hilfe! Ihr lauft nur in die Arme meiner Freunde. Immer noch lieber als in die deinen. Bleibt stehen! Ich flehe euch an. Der Aussatz über dich, der schwarze Tod. Sie werden euch ermorden. Die französische Seuche soll dir deine Schönheit zerfressen. Bleibt stehen! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Aus dem Bett herausgejagt, sagst du, Espinosa? Mitten in der Nacht, Majestät. Jedenfalls war sie nicht allein im Bett. Wer könnte sie sonst herausjagen, als wer schon drin ist? Das würde stimmen, Majestät. Essex. Essex! Wer hat sie überfallen? Essex! Sprich weiter. Sie soll im ganzen Park herumgelaufen sein, nur im Nachthemd bekleidet. Unzählige Soldaten haben sie so gesehen. Vor allem hat Gott sie so gesehen. Sprich weiter. Gott? Gott ist bei ihr längst auf alles gefasst. Du hast recht. Gott. Gott hat den Blick von dieser unglücklichen Insel gewendet. Deshalb vielleicht hat er ihre letzten Versündigungen nicht mehr gesehen. Sprich weiter. Aber ihre früheren genügen. Und er wird diese Insel erst wieder zur Kenntnis nehmen, wenn ich sie ihm unter die Augen breite. Lass dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Man war im Begriff. Denn es ist der tiefste Sinn seiner Geduld, dass er die Verderbnis bis zum Äußersten gehen lässt, um dann mich wie das Weltende zu schicken. Aber ein Begriff? Sie festzunehmen, da wurde sie gerettet. Gerettet? Im letzten Augenblick. Am Leben gelassen. Für mich, Philipp von Spanien. Die Truppen eines jungen Lords. Ich rette einen Ketzer, wenn ich ihn zunächst am Leben lasse. Sie haben sie am Leben gelassen. Am Leben gelassen. Ich rette seine Seele durch die heilige Handlung der Inquisition. Sie haben sie nicht berührt. Nicht berührt. So wird auch sie an jeder Folter bluten. Ich bekomme sie heil. Vollkommen heil. Sie triumphiert vielleicht. Sie triumphiert im Augenblick. An jeder Folter bluten. Und schließlich in meinen Armen den Scheiterhaufen finden. Sie hat Essex gefangen genommen und triumphiert. Dann erst ist sie gerettet. Der Aufruhr war völlig kindisch vorbereitet. Unser Gesandter sieht darin nichts als einen Streich ihres verschmähten Liebhabers. Bis jetzt haben wir nur immer ihre Puppe verbrannt. Jetzt ist der Augenblick gekommen. Das ganze Volk ist mit mir. Mit mir, Philipp von Spanien. Nur meine Räte zögern. Majestät. Ich höre nicht mehr auf euch. 6 Monate soll ich noch warten. Vielleicht nur noch 6 Tage. Und die Zitadelle der Ketzerei liegt in den Händen Gottes. Durch mich! Der Herr stehe uns bei. Ich sehe schon meine Armada, meine Wälder, meine Berge auf dem Meere, ihre Segel in den Wind gegen England drehen. Wir dürfen keine Zeit verlieren, um die ersten Ketzer gleich nach der Landung zu hängen. Schreib es auf! Was, Cecil? Für die Begnadigung des Grafen Essex sind 4000 Unterschriften aus London eingereicht worden. Wie viel? 4000. Über 2000 von der Schutzflotte. Die Hauptflotte hatte vor der Ausfahrt 12.000 geschickt. Das sagtest du mir schon vor 8 Tagen. Ich dachte, die Königin hätte es vergessen. Ich habe nichts vergessen. Aber es genügt nicht, um eine solche Ausnahme zu machen. Schließlich hängen wir jeden Jesuiten, der nur ein Wort gegen mich wagt. Und diesen Menschen soll ich ungestraft erlauben, mich durch den Park eine ganze Nacht im Hemd zu hetzen, weil ich ihm einmal gut war? Der Unterschied... Ein Jesuit leidet auch, wenn er stirbt. Die Handlungsweise des Grafen muss natürlich gesühnt werden. Du redest immer noch von Essex? Mich beschäftigt längst ein anderer. Philipp von Spanien. Sag, Cecil, warum lasse ich es darauf ankommen, mich mit ihm zu messen? Mein England, mein Werk mit seiner ungeheuren Welt. Vielleicht, weil man am Ende eines langen Lebens unbedingt wissen möchte, ob man recht gehabt hat. Und lässt es darauf ankommen? Antworte. Ich sehe nur eine cäsarische Politik der unersättlichen Eroberung. Und die ist grundverschieden von unserer Politik. Oh, wenn wir den Krieg gewinnen, ist der Traum von Weltherrschaft zu Ende. Und die spanische Idee von der höheren Ehre Gottes wird durch eine neue ersetzt. Aber die cäsarische Politik geht weiter. Ich glaube nicht, dass es je anders werden wird. Welche Idee haben wir? Am besten gar keine. Gar keine? Nur die Cäsaren brauchen Ideen. Ich werde Bacon fragen, ob wir keine Ideen haben. Er kann euch ein Dutzend aus dem Ärmel schütteln. Er ist der erste Mensch, von dem ich etwas lerne. Bis jetzt wurde er jedem gefährlich, dem er gefällt. Ich habe mich zu lange mit Ungefährlichen abgegeben. Man sieht, wohin das führt. Aber seinerzeit hatte die Königin aus einem anderen Grund Bacon mit der Anklage gegen Essex betraut. Jetzt erfindest du? Weil die Königin von der Freundschaft Bacons erwartet hat, dass er dem Grafen Essex Brücken bauen würde. Ich erinnere mich nicht. Die es ihm ermöglicht hätten, sich uns zu nähern in einer harmloseren Ausdeutung seines Vergehens. Bacon hat ihn im Gegenteil noch tiefer in den Abgrund gestoßen. Er wollte glänzen. Das ist ihm ja auch gelungen. Solchen Menschen müsste man den Kopf abschlagen, bevor sie ihn gebrauchen. Seine Anklage war das Bedeutendste, was je vor einem öffentlichen Gericht gesprochen wurde. Sie hat mich fasziniert. Ganz England war über so viel Undank empört. Was ist Dankbarkeit? Starre mich nicht so an. Ich habe mich längst mit ihm darüber ausgesprochen. Über Dankbarkeit? Eine Abschweifung des Herzens, ein Hemmschuh der Seele. Ich bewundere euch. Es gefällt dir nicht. Was willst du endlich? Begnadigt Essex. Ist er dir plötzlich so ans Herz gewachsen? Oh, der Graf hat Anhänger. Die Folgen sind unübersichtlich. Hier ist sein Brief. Er will gar nicht. Und ich glaube ihm. Ihr kennt den Brief auswendig. Alle seine Briefe. Sie sind sehr schön. Ich habe sie vielleicht mehr geliebt als ihn selbst. Er meint es nicht so. Er hat ein hochfahrendes Gemüt. Ich werde seine Wünsche erfüllen. Er will es rasch haben, wird erfüllt. Es soll nicht öffentlich sein, wird erfüllt. Geheim, zu unbekannter Stunde, wird erfüllt. In verkürzter Zeremonie erfüllt. Er will begraben sein, wo erfüllt, erfüllt. Alles erfüllt. Jetzt geh. Aber von Mitleid. Ich muss mich zum Gebet sammeln. Geh. 30 Jahre des Friedens brachten es mit sich, dass ich immer nur in die Kirche ging, um Gott zu danken. Diesmal genügt es nicht, dort zu sitzen. Ich muss auch beten. Majestät. Majestät können alles unserem Herrn Erzbischof überlassen. Gott wird erwarten, dass auch ich bete. Wir haben einen Gegner, der den ganzen Tag nichts anderes tut. Es ist aber nicht die gleiche Religion. Ich weiß. Aber es ist der gleiche Gott. Wenn er mich nur immer ruhig sitzen sieht, wird er sagen, diese Pute könnte schließlich auch mal was tun. Thank you. recht bestellt um die Gesundheit unserer Majestät. Was kümmert Philipp der kranke Leib, wenn es um den Ruhm Spaniens und die Ehre des Glaubens geht? Sein Aussehen erschreckt mich. Still. Wir wollen der Worte des Erlösers gedenken, Matthäus 16, Vers 18. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Pforten der Hölle. Was sind die Pforten Englands gegen die Pforten der Hölle? Was sind die Pforten Englands? Die Worte unseres ehrwürdigen Vaters bringen unsere Herzen zur Besinnung. Wer wollte leugnen, dass das nahtlose Kleid Gottes aufgetrennt wurde von frevlerischen Händen? Das nahtlose Kleid Gottes. Wer wollte zögern, aufzustehen? Ich nicht. Und die Frevler bis in die Bekehrung durch den Tod zu verfolgen? Ich nicht. Wir wollen der Worte des heiligen Paulus gedenken. Wenn ihr ohne Züchtigung wäret, so wäret ihr Bastarde und keine Kinder Gottes. Unseren Schiffen den Sieg. Herr, gib unseren Schiffen den Sieg. Herr, gib unseren Schiffen den Sieg. Herrgott, du weißt, wir sind nicht aus Leichtsinn in diesen Krieg gegangen, nicht aus Eroberungslust und Habgier, sondern weil er uns aufgezwungen wurde. Du weißt, wie sehr ich mich gesträubt habe, wie lange ich die Augen schloss und so tat, als würde ich die unabwendbare Notwendigkeit nicht sehen. Du weißt, ich kenne nur ein Gebot. Alle Seelen dieser Erde dir zuzuführen. Und ich kenne nur eine unabwendbare Notwendigkeit. Das ist die Wiedererrichtung deines nahtlosen Kleides. Ich will nur den Glauben, die ewige Herrschaft des Glaubens, der alle glücklich macht unter deinem Antlitz. Sie aber will weiter in der Unzucht, ja, Ketzerei leben. Lass mich endlich ihre Flamme der Erleuchtung sein. Aber er will den Krieg. Er will uns in diese Finsternis stürzen. Du weißt, dass ich mich niemals durch Eroberungen von Ländern anderer habe bereichern wollen. Denn ich glaube an diese Bereicherung nicht. Ich will nur den Frieden. Den ewigen Frieden. Sonst nichts, der jede Arbeit vernünftig und übersehbar macht, der klar ist wie der Tag, ohne die Überraschung einer undurchsichtigen Nacht, in die wir jetzt geraten sind. Herr, führe uns heil wieder hier heraus. Gelobt sei der Herr. Gelobt sei der Herr. Nur weil sie es ist, die böseste von allen Ungläubigen, die dir am sündhaftesten zu widerstehen wagt, habe ich so große und unbesiegbare Schiffe gebaut. Und doch, manchmal wache ich nachts in Angst auf. Die Größe meiner Schiffe könnte dir missfallen. In diesen 10 Nächten, seit der Ausfahrt der Armada, habe ich kein Auge geschlossen. In dem Augenblick, Herr, da ich dir diese Insel überreiche, lass mich sterben. Ich will nicht einer seiner unzähligen Besitzungen sein, die er in Italien hat, in der Türkei oder wer weiß wo. Als ob ich auch nichts anderes wäre. Ich will nicht zu ihm. Herr, gib unseren Schiffen den Sieg. Gelobt sei der Herr. Wo ist die Königin? Wo ist die Königin? Wo ist die Königin? Die größten spanischen Schiffe hat der Sturm zerstört. Ich war dabei. Cecil. Königin. Der Sturm? Der Sturm fuhr in die Ungetüme, die wie wandelnde Kirchen auf uns zukamen. Er knickte sie wie mit einem einzigen Griff. Und unsere Schiffe? Unsere Schiffe? Unsere Schiffe? Unsere Schiffe! Unsere Schiffe sind klein und leicht. Sie blieben beschützt in Gottes Hand. Sie blieben beschützt in Gottes Hand. Cecil, du weinst? Königin. Ich auch. Unsere Schiffe sind klein und leicht. Herr, Herr, Herr! Gelobt sei der Herr. Gelobt sei der Herr. Der große Tod für sie ist unterwegs, ist vielleicht schon über sie gekommen. Denn lieber will ich über Leichen herrschen, als über Ketzer. Ad majorem Dei Gloria. Du hast ihnen lange genug deine Geduld bewiesen. Jetzt hast du mich beauftragt, dein Donner und Blitz zu sein, um ihre Finsternis zu zerreißen. Majestät. Was gibt's, Espinosa? Gott steh uns bei. Was stört dir die Messe? Die Armada. Die Armada? Geriet in einen Sturm. Einige Schiffe. Einige Schiffe. Wir haben genug. Einige Schiffe haben sich retten können. Sie hoffen, nach Antwerpen zu entkommen. Cum sancto spiritu, in gloria Dei patres. 9 Soldaten von der Andalusia haben sich auf Planken gehalten, bis ein Segler sie aufnahm. Sie stehen draußen. Nee, die Messe ist noch nicht zu Ende. Gloria tibi Domine. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison! Herr, erbarme dich uns! Herr, es ist nicht wahr. Sei uns gnädig. Sag es mir. Du wolltest sie strafen, aber nicht mich. Ich habe nie gezweifelt. Zweifle auch jetzt nicht, Herr! Majestät, besinnt euch! Herr Reich, der Sturm. Ja. Der Sturm in ihrem Innern, als sie landeten. Der Sturm, als sie über die Ungläubigen herniederbrachen. Der Sturm in ihrem Herzen und der Sturm in ihrer Hand. Dieser Sturm, Herr, war es dieser Sturm? Majestät! War es dieser Sturm? Antwort! Ihr versündigt euch! Was schweigst du, wenn ich sterbe? Er versündigt sich. Gott sei uns gnädig. Er versucht Gott. Und da bist auch du, der Ketzerei erlegen, der Verführer. Glaubst doch du nicht wertig? Herr, erbarme dich sein. Sitzt sie vielleicht neben dir, den sie verhöhnen durfte, dein ganzes Leben lang Tag für Tag verhöhnen, Nacht für Nacht, in dem sündhaften Dasein dieser Welt, darf neben dir sitzen und hat gesiegt. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser, dieses Weib, Herr. Dieses Weib! Herr, erbarme dich seiner! Dieses Weib nicht! Dieses nicht! Erbarme dich, unser! Herr, erbarme dich seiner! Erbarme dich! Herr, erbarme dich seiner! Tudor lässt sich nicht schenken. Nichts. Auch nicht von dir da unten. Nicht einmal von einem Philipp. Mit euch allen werde ich fertig. Leicht fertig. Gott schütze die Königin. Gott schütze die Königin. Ihr Robert Graf von Essex, seid vor dem außerordentlichen Tribunal schuldig befunden worden des Hochverrats, begangen durch Konspiration mit einer auswärtigen Macht, begangen durch Aufwiegelung und Teilnahme an der Aufwiegelung. Ferner schuldig befunden, euch an einem Überfall auf die Königin beteiligt, schuldig, deren Gefangennahme versucht zu haben und schließlich versucht zu haben, sie zu ermorden. Mich zu ermorden. Ihr wurde von dem genannten außerordentlichen Tribunal zum Tode verurteilt. Ihre Majestät hat euch die erbetenen Vergünstigungen gewährt. Ein Tudor lässt sie nicht schenken. Dass ihr hingerichtet werdet bei Nacht zu einer geheim gehaltenen Stunde und dass die vorgeschriebenen Feierlichkeiten verkürzt werden auf das zulässigste Maß. Eine Beratung hierüber unter Vorsitz des Kronanwaltes ihrer Majestät hat stattgefunden und es wurde beschlossen, von euch nur das Bekenntnis der Reue zu verlangen. Der Reue. Gott schütze die Königin. Gott schütze die Königin. Gott schütze die Königin. Ich bin mir meiner Verbrechen bewusst. Gegen die irdische Majestät. Und ich bitte Gottes Sohn, mein Fürsprecher zu sein bei der Ewigen. Ich bin noch jung. So jung. Aber ich bin bereit zu sterben. Weiter. Meine Vergehen. Weiter. Meine Vergehen sind zahlreicher als die Haare auf dem Kopf. Immer tat ich, als wäre es selbstverständlich, dass ich vor den anderen bevorzugt würde. Was aber war meine Leistung? Nichts und weniger als nichts. Ich bekenne es offen und bereue es. Ist er fertig? Ich brauchte nur zu schreien. Jeder Gnadenbeweis. Jeder Gnadenbeweis. Wenn Sie nicht hören sollten. Jeder Gnadenbeweis war mir zu wenig. Solange die Halskrause nicht abnimmt, hab ich Zeit. Dass ich schon gar nicht mehr wusste, was ich verlangen sollte. Ich war nichts würdig genug. Nichts würdig? Verzeiht. Ich war nichts würdig genug, immer wieder zu verlangen. Und wenn ich es nicht bekam... Haltet ein. Bekam... Herr Richter, ich weiß nicht mehr weiter. Haltet ein. Mut. Wir sind gleich fertig. Sie hören mich nicht. Ich bin sogar in das Zimmer meiner Königin eingedrungen. Eingedrungen? Ich wollte es nicht verlassen. Ja. Ja. Obwohl sie es mir befahl. Obwohl sie es mir befahl, Ihre allergnädigste Majestät, verzeihe mir. Alles verzeiht sie dir. Haltet ein. Herr, sei deinem Diener gnädig. Eure letzte Bitte? Meine letzte Bitte ist, dass mir meine Feinde vergeben mögen. Eure Feinde haben mich beauftragt, euch Vergebung auszusprechen. Ein Theodor lässt sich nichts schenken. Ich danke euch und meinen Feinden. Jetzt bitte ich, euren Mantel abzulegen. Und die Halskrause ab! Weiter, weiter! Kniet nun nieder und betet. Herr, dein Wille geschehe. Herr, sei deinem Diener gnädig. Herr, sei deinem Diener gnädig. Vergeltung. Gott schütze die Königin. Gott schütze die Königin. Gott schütze die Königin. Gott. Hier habe ich ihm den Aussatz gewünscht, den schwarzen Tod, den Tod und die französische Seuche. Hier bekam ich damals einen schönen Schreck und bei aller Todesangst, ach, wie herrlich der nächtliche Park ist, der einem ins Gesicht atmet, wenn man läuft. Damals merkte ich es zum ersten Mal. Wir haben es zu wenig ausprobiert in diesem Leben. Jeden Tag war der Park unten. Jeden Tag war die Nacht da. Wir haben wenig davon gehabt. Wenig. Elisabeth. Königin von England. Radio Linz brachte Elisabeth von England, ein Drama von Ferdinand Bruckner. Funkbearbeitung von Peter A. Stiller und Arthur Kendall. Die Personen der Handlung und ihre Sprecher waren Elisabeth von England, Heidemarie Hatteier, Philipp von Spanien, Heinz Wöster, Essex, Otto David, Bacon, Sieghard Rupp, Cecil, Walter Hirt, Montjoy, Oskar Kölblinger, Northumberland, Victor Martis, Southampton, Gustav Schlegel-Schreivogel, Suffolk, Ottmar Jantscher, Mary, Eva Petrus, Anne, Maria Ott, der Richter, Kurt Fischer-Kolbri, ein Matrose, Gerhard Hofer, Espinosa, Rolf Schneider, der Kardinal, Fritz Peter Buch. Ferner wirkten mit Lizzie Winter, Marianne Mehring, Ludwig Drexler und Ralf Boddenhuser. Hilfsregie Helmut Reutner. Ton und Technik Ingenieur Hannes Strutzenberger und Ingenieur Kurt Waldenhofer. Spielleitung Hans Krendlesberger.